Er? Fragte ich. Wer? Doch nicht der Doktor? Gewiss, erwiderte unser Wirt. Wie heißt er? Dr. McFarlane, entgegnete der Wirt. Fettes war mit seinem dritten Glase beinahe fertig und ziemlich angetrunken. Bald nickte er ein, bald glotzte er wieder verwirrt um sich. Doch bei dem letzten Wort schien er aufzuwachen und wiederholte den Namen McFarlane zweimal. Das erste Mal bedächtig, das zweite Mal aber in plötzlicher Erregung. Ja, sagte der Wirt, so heißt er, Dr. Wolf McFarlane. Fettes war im Augenblick nüchtern. Seine Augen weiteten sich, die Stimme wurde klar, laut und fest, seine Sprache bestimmt und ernst. Wir waren alle über diese Veränderung so erschrocken, wie wenn ein Mensch von den Toten auferstanden wäre. Entschuldigen Sie, sagte er. Ich fürchte, ich habe Ihrer Unterhaltung nicht genügend Aufmerksamkeit gezollt. Wer ist dieser Wolf McFarlane? Als er die Erklärung des Wirtes gehört hatte, fügte er hinzu, »Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und doch würde ich ihm gern Aug in Aug gegenübertreten.« »Kennen Sie den Doktor?« erkundigte sich der Leichenbestatter und hielt vor Erstaunen den Atem an. »Das verhüte Gott«, lautete die Antwort. »Und doch, der Name ist selten. Es wäre ein zu erstaunlicher Zufall, zwei verschiedene anzunehmen. Sagen Sie mir, ist er alt?« »Hm«, meinte der Gastwirt. »Er ist kein junger Mann mehr, das ist sicher, und sein Haar ist weiß, aber er sieht jünger aus als Sie.« »Trotzdem ist er älter. Jahre älter, aber«, mit einem Schlag auf den Tisch, »es ist der Rum, der aus meinem Gesicht spricht, Rum und Sünde. Dieser Mann hat vielleicht ein leichtes Gewissen und eine gute Verdauung. Gewissen. Hört, was ich euch sage. Ihr glaubt vielleicht, ich wäre ein guter, alter, ehrlicher Christenmensch? Das denkt ihr doch. Nein, wahrlich nicht. Ich habe nie scheinheilig geplärrt. Wenn Voltaire in meinen Schuhen gesteckt hätte, würde er vielleicht zu heucheln angefangen haben. Doch das Hirn, dabei schlug er derb gegen seinen kahlen Schädel, das Hirn war stets klar und rührig, und ich machte und mache mir niemals Flausen vor. Falls dieser Doktor der gleiche ist, den Sie kennen, wagte ich nach einer etwas bedrückenden Pause zu bemerken, so will es mir scheinen, dass Sie die gute Meinung des Wirtes nicht teilen.